So, hier sind wir in Köln und suchen irgendwie immer noch eine 13. Etage, der Basti und ich. wir hatten es gerade von taffen Büchern. Ja. Basti versucht gerade angestrengt zu telefonieren. Und der gewünschte Gesprächspartner antwortet nicht. Schade. Ich wollte gerade die Hoteldirektion anrufen, dass wir in die 13. Etage können, aber keiner nimmt ab. Ich glaube, wir wissen, dass wir in die 13. Etage wollen. Die gibt es nicht wirklich. Verstehungstheoretisch. Also das heißt, wir müssen dann doch wieder in unsere ganz reguläre 13. Etage. Die ist jetzt aber viel zu weit weg. Wir müssen doch hier in Köln irgendwo eine 13. Etage finden, verflucht. Ich müsste googeln, aber mein Handy hat nicht mehr genug Akku, um diesen Vorgang durchzuführen. Meinst du euch auch nicht mehr, weil ich mit diesem hier irgendwas aufzeichne? Ja, ist blöd, irgendwelche sinnlosen Babbes. Wie kommst du denn dazu? Jetzt war deine Idee, wir könnten es ja nochmal in Köln... Wir könnten es ja nochmal in, wie heißt das? Bonn probieren. Bonn, ja, da gibt's, aber das Problem ist, der einzige Ort mit der 13. Etage wäre wahrscheinlich der Posttower. Und dass man da öffentlich rein kann? Wir probieren es mal. Okay. Und, ob wir es dann schaffen, können wir eventuell später nochmal melden. Richtig. Gucken, ob das überhaupt jemand hier sieht. Ja. Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Ja, herzlich willkommen bei der zweiten Episode der Etage 13. Und die Etage 13, das sind wir, der liebe Steffen, der sich jetzt mal meldet. Hallöchen zusammen. Und der liebe Basti, der sich jetzt selber meldet. Hallo. Eigentlich muss ich dich ja vorstellen. Und der liebe Basti, der sich jetzt mal meldet. Hallo, das klingt ja wunderbar. Das klappt auch nur so gut, weil ihr hört uns jetzt live. Nee. Live zusammen in einem Raum sitzen. Genau. Also live für lebhaft, nicht für live jetzt hier im Internet. Denn der Steffen ist zu mir gekommen, zur Etage 13, dem Podcast rund um der Wundertüte mit Filme, Spiele, Musik und was wir alles auch noch so tolle Sachen zu besprechen haben. Mhm. Außer Comics haben wir uns ja gesagt, weil wir das ja mit der Komiker von mir und den Comic-Cookies von Steffen schon genug haben. Genau. Und Steffen, es ist wirklich wahr, du hast es geschafft, du bist zu uns gekommen und du wirst uns gleich ganz kurz berichten, wie du es bis jetzt fandest, weil das habe ich nämlich auch noch nicht gehört. Ja. Aber vorher habe ich ein kleines Spiel für dich. Mhm. Es hat mit Karten zu tun, vielleicht hören wir das Kartengeräusch. Ja, ah, schön. Hören wir. Das Spiel, was wir jetzt spielen und was wir später in diesem Podcast besprechen, erkläre ich euch ganz kurz. Das Spiel heißt Erwischt. Worum geht's bei Erwischt? Bei Erwischt sind jeweils drei Aufgaben auf den Zetteln drauf. Mhm. Und diese drei Aufgaben können wir irgendwann im Laufe dieses Abends mal oder dieses Podcasts erfüllen. Und wenn wir das erfüllen sollten, müssen wir das diskret tun, weil in diesem Podcast kann auch einer von uns beiden erwischt sagen, mhm, weil er denkt, der andere macht gerade seine Aktion. Wenn es richtig ist, dann darf derjenige nicht mehr machen. Wenn nicht, ist der andere einfach nur blöd im Raten. Genau. Und das versuchen wir jetzt einfach während des Podcasts. Wenn wir merken, dass es nicht ganz so funktioniert, weil es uns zu sehr ablenkt, dann besprechen wir das Spiel einfach zwischendurch und gucken einfach mal. Mhm. Aber Steffen, ich habe ja jetzt gerade schon, also ich habe ja dich heute sozusagen ins Rheinland eingeführt. Ich wusste, dass bei dem Wort es schon wieder zu Lachanfällen kommt. Wie hat es dir jetzt gefallen? Doch, es war ein sehr schöner Trip. Also wir waren ja in Köln, mhm, und sind dann nochmal nach Bonn gefahren. Wir haben so eine kleine Nerd-Tour gemacht. Wir sind ein paar Comic-Läden gegangen und dann mal die üblichen Touristenattraktionen einfach mal links liegen lassen. Also wir haben es von beiden gesehen und ja, also doch, die Rheinländer sind halt alle doch sehr fröhlich, aber auch manchmal sehr komisch, habe ich so festgestellt. Aber meine, die gibt es halt überall. Das hast du sehr diplomatisch vorgestellt. Wir hatten so tolle Erlebnisse wie in der Bahn sitzt einer, der mit seinem Tablet in riesiger Form Musik hört. Oder wir hatten auch, was war da noch dabei? Ich glaube, da waren auch Kinder, die in der Bahn irgendwelche Spielereien miteinander ausgetauscht haben. Also sehr lebhaft, muss ich schon sagen. Ich war ja in Offenbach und da war es ein bisschen ruhiger. Aber ich kenne es ja auch nicht anders hier. Man quetscht sich halt so durch Bus und Bahn. Und mit der Attraktion, die der liebe Steffen natürlich gemeint hat, das löse ich jetzt schon auf, der Spannung halber, ist natürlich der Kölner Dom gemeint. Ja. Den habe ich gedacht, wir fahren nur drumherum, aber wir fahren nicht zu ihm hin, weil den kennt ja jetzt auch, den kennt ja auch jeder. Ja. Der kennt ja auch, wenn ich jemand in Brasilien sage, der Kölner Dom, sagt, ah, der Kölner Dom. Hm, richtig. Natürlich. Ja. Und was wir noch so erlebt haben, war vor allem sehr lustig, war, wir waren auch noch, wir sind ja Nerds, wir gehen ja auch gerne mal in so eine Spielehalle. In einer so sogenannte, wie man es in den USA sagen wird, ein Arcade. Ein Arcade? Ja. And we did a little bit arcade job, denn da haben wir ein Spiel gespielt. Ja. Und dieses Spiel war sehr mitnehmend. Steffen, was haben wir da gemacht? Was war das nochmal? Welches meinst du jetzt? Ich meine das mit sehr vielen Munition. Sportliche oder das andere? Ich meine das andere. Das andere, das war so ein Zombie-Spiel, wo man halt in eine Kabine reingeht. Und dann hat man von hinten und von vorne die Geräusche und hat auch so ein bisschen Ruckeln im Sitz und so weiter und so fort. Und du hattest noch eine 3D-Brille auf. Mir war das Ganze etwas zu, zu angsteinflößend. Ich bin da halt sehr leicht zu erschrecken bei sowas. Ja, auf Deutsch, du hast Muffensausen und bist nach einer Zeit rausgegangen. Du hast ja Anfangszeit mit der Kamera gefilmt. Vielleicht reichen wir das auch noch kurz auf YouTube, auf unserem Kanal nach. Es handelt sich hier um das Spiel Escape 4D. Du sitzt auf einem Sitz, der auch noch wackelt dabei. Hast dabei ein großes Gerät, das als Ego-Shooter, als Gewehr, als Waffe dient. Und hast im Endeffekt in diesem Spiel dauernd so eine barbusige Blondine rumlaufen, die dir in deinem Arsch rumwackelt, aber dann gleichzeitig sollst du auch noch auf Zombies schießen. Sehr anstrengend, muss ich sagen. Ich kann mich nicht auf beides konzentrieren. Also habe ich natürlich weiter auf Zombies geschossen und das ist schon mal, die machen die typischen Jumpscares, du wirst immer von der Seite direkt angesprungen, du weißt, es wird gerade ruhig und dann kommt von der Seite wieder irgend so ein Spinnenviech vorbei und irgendwann war es für Steffen zu viel und der hat sich dann mit seinen Sachen rüber zum Donkey Kong Simulator rübergesetzt, das war dann auch ein bisschen ruhiger, da ist nur ein Affe, der mit Fässern schmeißt, das ist halt auch irgendwann, muss man auch eingestehen, Steffen, wenn es dann nicht geht, dann geht's auch einfach nicht, da muss man die alten Spiele wieder ausprobieren. Ja, richtig, ja. Richtig. Ja, okay. Das war auf jeden Fall sehr schön. Greife ich dann lieber auf so Klasse gezogen. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ja. Muss ich echt sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ein bisschen was dazu schreiben wir euch bestimmt auch noch. Entweder im Blog oder auf YouTube seht ihr noch zwei, drei kleine Sachen. Seht ihr dann auf jeden Fall. Aber wir wollen euch ja nicht lange mit unseren privaten Eskapaden langweilen. Denn wir wollen jetzt nach diesem Zombie-Thema noch ein bisschen mysteriöser werden. Bei mir klingelt schon so ein bisschen die Akte X-Melodie im Hintergrund. Ich darf ja nicht nochmal die Gema nicht verbringen. Und ich darf ja auch nicht singen, das habe ich mir von dir verboten. So fing es an, ne? Also es geht in Richtung Akte X, was du uns da mitgebracht hast. Du hast uns nämlich eine Serie mitgebracht, Chef. Ja. Ich habe eine Serie mitgebracht, die heißt Fringe. Und Fringe. Wie Fringe Dressing? Entschuldigung. Nicht Fringe. Fringe. Und die Grenzwissenschaften. Heißt das so? Ist das die Übersetzung von Fringe? Ich glaube, das war so der Untertitel dazu, oder? Frag mich doch nicht so ein Zeug. Sorry. Nein, ich bin so vorbereitet im Augenblick. Und da geht es praktisch um eine junge FBI-Agentin. Und die kommt halt so nach und nach mit Vorfällen in Kontakt, die halt eben an dieses Paranormale oder an die Grenzwissenschaften heranreichen. So. Und dabei kommt sie auch in Kontakt mit einem älteren Forscher, der eingesperrt ist, Walter Bishop, und dessen Sohn. Und wie heißt der jetzt? Der ist doch dieser bekloppte Alte, dieser Wissenschaftler. Richtig, ne? Ja. Am Anfang in der ersten Folge wirklich so total gaga ist. Ja, genau. Und Peter Bishop ist sein Sohn, ganz genau. Und Olivia Dunham ist praktisch die FBI-Agentin, die sich um die beiden dann mehr oder weniger kümmert. Also im Grunde bildet sie im Verlauf der ersten Staffel mit beiden mehr oder weniger ein Team. Und da kommen dann noch andere Charaktere dazu, die halt vom FBI gestellt werden. Und gemeinsam erforschen sie halt sogenannte grenzwissenschaftliche Phänomene. Und in der ersten Staffel wirkt das Ganze so wie, so dieses Phänomen Freak of the Week. Ja? Mhm. Also das heißt, in jeder Folge taucht irgendein anderes, spezielles, grenzwissenschaftliches Vieh auf, sag ich jetzt mal. Oder grenzwissenschaftlich ist dein Lieblingswort, ne? Ich habe schon ein Bingo mit grenzwissenschaftlich voll. Nein, ich kann mir von den Aufgaben. So. Ja, ich hab nichts und, gesagt. Und ja, genau. Und das ist halt in der ersten Staffel halt so, damit man die Charaktere kennenlernt, denke ich mal, gelöst worden. Wobei sich im Laufe der ersten Staffel schon etwas, wo schon was angedeutet wird und am Ende der ersten Staffel auch dann quasi noch mehr angedeutet wird, und zwar, dass es ein Paralleluniversum zu dieser Welt gibt. Und warum hast du nichts gesagt? Ich hätte doch mit der Spoilerflagge hier rumlaufen sollen. Bitte? Ist das nicht neu? Was ist das? Parallelwelt, das weiß doch jetzt keiner. Nö. Das kann man wissen, wenn man sich. Ich piep dich weg, den ganzen Podcast. Gut, dass ich schneide. Und und darum geht es dann auch in den folgenden Staffeln mehr oder weniger. Ja. Und quasi einen Krieg, der sich an zu Bahnen droht zwischen diesen beiden Universen oder Realitäten. Hm. Krass. Ja. Was ist so die Motivation? Ist ja in der ersten Folge ist ja diese Frau, Olivia Dunham heißt sie. Die hat ja ich habe die erste Folge sogar gesehen, das muss ich ja dazu auch sagen. Ich habe leider nicht weitergeguckt, aber es war schon interessant. Es ging ja wirklich in Richtung Akte X. Diese Olivia Dunham hat ja in der ersten Folge noch so einen Freund. Das ist richtig. Genau, und die versucht ja in der ersten Folge, passiert glaube ich mit dem Freund irgendetwas, weswegen sie ihn retten muss. Ne? Mhm. Ist das dann auch in der laufenden Staffel dann weiterhin so ihre Motivation oder was will sie eigentlich? Nee, will das sie war das eigentlich, das ist im Grunde nur der Aufhänger der ganzen Geschichte. Okay. Also um den Freund geht es dann später zwar immer noch so ein bisschen, aber ja, der spielt dann halt keine größere Rolle mehr. Ne? Die Motivation wird sich erst im Laufe der Serie dann herausstellen, die dahinter steckt. Das wäre dann jetzt aber wirklich gespoilert, wenn ich da jetzt zu tief drauf eingehe. Aber die hat eine Motivation, ja, aber das ist es das, gibt was eine Verbindung zu praktisch auch zu dem Wissenschaftler, die sich erst im Laufe der Serie aufdeckt. Also ist im Endeffekt, gibt es eine Empfehlung für alle Verschwörungstheoretiker raus? Verschwörungstheoretiker würde ich jetzt noch nicht mal so sagen. Einfach für Freunde von Akte X und für Serien mit grenzwissenschaftlichen Inhalten. Bingo! Ja. Ja, oder wie auch einfach der liebe Mulder zusammenfassen würde, die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Ja. Und die Wahrheit, die wir suchen, eventuell, lieber Steffen, die liegt nicht draußen, die liegt vielleicht sogar noch weiter jenseits der Grenzen unserer Existenz, denn ich habe dir ja letztens eine Frage gestellt und da geht es nämlich um den Tod, indirekt. Es geht nämlich um die Frage, ich habe mich gefragt, Steffen, welche drei Filme würdest du gerne gesehen haben, bevor du stirbst? Und diese Frage ist schon krass, aber ich fasse aber auch vorne nochmal zusammen für alle Leute, die jetzt gedacht haben, ey, ich will jetzt auch noch ein Fringe-Fazit. Wenn ich richtig gehört habe, Fringe ist für die Leute, die so ein bisschen das Akte X-Feeling zurückhaben wollen, ne? Ja. Boah. Boah. Können auch die Leute, die Inas nachgucken, auch gucken. Ist ja. Ich liebe es, wenn Steffen Empfehlungen macht. Für den Steffen hasst es, Empfehlungen zu machen. Der wird es einfach jedem gerne empfehlen. Ja. Also nehmen Sie Ihr fünfjähriges Kind bitte auch in Fringe rein. Das wird viel Spaß haben. Aber wir waren ja mit Fringe so ein bisschen durch. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt schon wieder damit anfängst. Ich wollte mal mein Schlussfazit geben, warum ich es mir auch angucken würde. Ich würde es mir mal wieder angucken, weil ich glaube, ich hätte Bock auf Verschwörungstheorien. Wenn ich so Nachmittag mir so sage, so, hey, der 11. September, der war bestimmt nur geplant und die Mondlandung war auch nur inszeniert, dann gucke ich mir Fringe an. So sehe ich das. Na dann, viel Glück. Ja. Aber die drei Filme hab ich ja so als Frage. Drei Filme, gestellt. Richtig. Und richtig. Jeder von uns hat drei Filme aufgeschrieben. Und ich glaube, Steffen, ich fand deine Auswahl so interessant und so unterschiedlich. Fang doch mal an. Ja, genau. Das wollte ich damit auch erreichen. Mit dieser Auswahl, dass die so unterschiedlich sind. Natürlich. Natürlich. Gut, bei Lenin habe ich mir ausgewählt, weil es ein deutscher Film ist. Da ich selber nicht so viele deutsche Filme gucke, möchte ich den halt einfach mal als Beispiel bringen, wie man es machen kann. Was passiert in Goodbye Lenin? Die Grenze geht auf. Grenzwissenschaftlich im Feld des FBI. Nein, also das spielt ja in Deutschland zur Zeit der Wiedervereinigung oder zur Zeit der Grenzöffnung vielmehr und des Mauerfalls. Und die Mutter des Hauptperson fällt halt noch während die DDR-Zeit besteht in ein Koma und wacht praktisch nach Grenzöffnung wieder auf. Und der Arzt verschreibt ihr aber Ruhe und vor allem keine schockierenden Erlebnisse. Also stellt sein Sohn unter größerem Aufwand praktisch noch ist so da, als ob die DDR noch existieren würde und versucht dann so Schritt und Schritt sie praktisch heranzuführen an die Wahrheit. Passiert mir auch dauernd. Ich schlafe manchmal sehr lange ein und nächstes Tag ist die Staatsform gewechselt. Das geht mir so auf den Sack. Dios mio, denke ich mir. Was ist da los? Ja, genau. Ja, also das ist gut bei Lenin. Gut bei Lenin, genau. Soll ich mal von meiner Liste was runter? Ja, mach doch mal. Ich hatte nämlich auch ein Problem, Steffen. Ich bin ein großer Vorbereiter. Ich habe jetzt auch, bevor wir hier angefangen haben, alles wieder auf Zettel drauf geschrieben. Der Steffen denkt auch, ich bin voll oldschool. Da sitzt er mit seinem coolen 18-Zoll-Tablet rum und surft die ganze Zeit auf unserem Organisationstool. Ja. Ich schreibe mir das auf Zettel. Ich habe nicht mehr hier stehen, welche Filme ich habe, aber ich werde sie erraten, weil ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich habe mir den falschen Zettel aufgenommen. Und zwar, ich habe bestimmt gesagt, Memento. Ja. Ich habe bestimmt gesagt Guardians of the Galaxy. Ja. Und ich habe bestimmt gesagt Interstellar. Ja. Ich habe alles richtig. Ich habe doch nicht. Das ist schön, dass du deinen eigenen Film erraten kannst. Kann meiner Pflegerin kann ich sagen, die Demenz ist noch heilbar. Ja. Ich würde in dem Fall habe ich kein, okay, ich habe keinen deutschen Film, aber ich muss ja auch sagen, großer Respekt, dass du gut bei Lenin reingenommen hast. Ein sehr guter Film. Mhm. Wen ich aus deutschen Landen auch immer empfehlen würde, ist Das Experiment und Die Welle. Ja. Wir Deutschen haben es halt einfach drauf, wenn es um Geschichte geht oder das Leben der anderen Oscar, ne, ist ja auch, muss man nicht drüber sprechen. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Aber ich habe ja diese Fragestellung mit drei Filmen, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt, habe ich gesagt, welche drei Filme will ich denn auf dem Sterbebett noch gucken, bevor ich wirklich abkratze? Okay. Warum jetzt Memento? Memento ist für mich ein Film, mit dem ich immer verbinde, dass ich etwas anders sehen muss. Was ist Memento? Du kennst Memento jetzt zum Beispiel nicht. Mhm. Memento musst du dir als Film vorstellen, der rückwärts läuft. Mhm. Jetzt natürlich nicht, in dem die ganze Zeit als rückwärts gelaufen, sondern die Handlung spielt rückwärts. Es fängt also sozusagen mit dem Ende an und geht bis zum Anfang zurück. Mhm. Warum das so ist, warum man das so machen kann, ist, der Hauptdarsteller des Films, dessen Namen natürlich mir überhaupt nicht einfällt, aber ist ja auch egal, der Hauptdarsteller, der hat eine Krankheit, er hat nämlich Probleme mit seinem Langzeitgedächtnis. Mhm. Der kann sich also nur so gewisse 5 bis 10 Minuten Abschnitte merken, und dann macht es bei dem Klack und der weiß wieder nichts. Deswegen schreibt er sich ziemlich viele Sachen, Tattoos und sowas auf, und durch diese Krankheit spielen viele Leute mit dem ein falsches Spiel. Mhm. Und dieses Rückwärtserzählen vom Ende bis zum Anfang und dann rauszufinden, was hinter diesem ganzen Komplott, in den das er reingeraten ist, es geht da um falsche Freunde, um Liebe und sowas in die Richtung, das ist so anders dargestellt, da wird dir dann auch auf dem Sterbebett klar, wenn du zusiehst, wie andere Leute sterben. Mhm. Warum betrachten wir eigentlich immer alles von der Zeit her, vom Anfang bis zu Ende? Warum schauen wir nicht mal von unserem Ende bis hin zurück, was wir eigentlich ja auch, bevor wir sterben, auch so machen? Und deswegen habe ich ihn als Film genommen, den ich mir wirklich noch gerne angucken möchte, bevor ich sterbe. Aber ich muss natürlich auch sagen, wenn ich wirklich sterben sollte, ich glaube, ich würde ihn nicht nehmen, weil er ist dann auch zu hart in manchen Dingen. Also es wird ja schon bluten. Ich glaube, bevor ich sterben will, würde ich lieber so Bambi-artige Filme gucken. Ich glaube, dann könntest du auch mit deiner Disney-Collection rüberkommen. Mhm. Ich sage, Steffen, komm mal rüber, ich glaube, ich sterbe. Dann würdest du wahrscheinlich kommen mit, ey, Bambi, Goofy gucken und sowas. Ich glaube, das wäre mir lieber dann. Ja, deswegen habe ich ja als einen meiner Filme auch Der König der Löwen eingetragen. Ja. Sehr gut. Weil das ist natürlich ein Paradebeispiel für ein Genre, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich Zeichentrickfilme. Mhm. Und tatsächlich ist König der Löwen einer meiner absoluten Lieblingszeichentrickfilme, wenn nicht sogar der Lieblingszeichentrickfilm überhaupt von Disney. Und ja, weil er halt ähnlich ans Herz geht, zum einen wie Bambi damals, aber zum anderen. Hast du Bambi geguckt? Damals nicht. Aber später. Gesehen. Ja. Und jetzt hast du mich rausgebracht. Und andererseits auch wieder sehr, sehr witzig ist. Ja, und ja, also hat eine tolle Filmmusik dabei, ja, von Elton John geschrieben. Ach, ja. Und ja, deckt halt alles ab, was man bei einem klassischen Disney-Film sehen will. Mann, Steffen, wenn ich doch von dir irgendwas von einem Film hören will, dann will ich auch Zitate hören. Ich will sowas hören wie... Hakuna Matata. Lauf, Simba, lauf. Das hab ich direkt im Kopf. Sag ich gern. Das sind so die typischen Sachen. Aber Hakuna Matata. König der Löwen hat doch einfach auch den ganzen Bösewicht. Steht als modern. Steffen. Sei es die Steffen, Sonnen. Steffen. Moment. Nein, Auszeit für den Podcast. Philosophie. Das war kein Witz am Anfang. Wir sollen nicht singen. Das hat eine Hörerumfrage bei Basti ergeben. Das mit dem Singen lassen wir jetzt bleiben. Und wenn du so weitermachst, Steffen, dann wirst du bei Darkwing Duck nachher später auch nicht mehr das Titelmelodie singen. Entschuldigung. Okay? Ich konnte jetzt gerade nicht anders. Du wolltest ein Zitat. Ich wollte nicht, dass du singst. Moment. Das ist das beste Zitat, was man aus so einem Disney-Film nehmen kann. Lauf, Simba, lauf. Ein Lied. Nein. Es gibt so viele gute Sätze in dem Film, da kommst du mit einem Lied. Was hat er gesagt? Oh nein, er hat das böse Wort gesagt. Was hat er, wie hat er mich genannt? Er hat das böse Wort gesagt. Wie hat er mich genannt? Man nennt mich Wachzinschwein. Ich krieg's nicht mehr zu. Egal. Ich überlege auch gerade, ob ich dich wieder singen lassen soll, weil das ist ja auch schlimmer. Nee, ein klassisches Zitat. Egal, so. Lauf, Simba, lauf. Mit den Matschbanana. Genau. Von Rafiki. Ja, richtig. Ja, was kriegen wir noch? Lauf, Simba, lauf ist für mich eins, weil es der emotionalste Moment war. Und wo der Vater mit dem Sohn spricht, aber da habe ich nur diese Stimmlage im Kopf, die er sagt. Weißt du, das? So würde ich gerne mit meinen Kindern die ganze Zeit sprechen, damit die einfach die Fresse halten, als Erziehungsmaßnahme. Hey, Jonathan, erinnere dich daran, was dein Vater immer gesagt hat. Der wäre verstört und der würde auch brav alles machen, was ich will. Mhm. Ich brauche so ein Stimmenhall-Ding. Na gut. Egal. Ja gut, sei erlaubt mit den Musikzitaten, aber ich werde das jetzt mal auf einen Hattrick drauf machen, dass du einmal gesungen hast. Beim dritten Hattrick bist du raus aus der 13. Etage. Nein, ich bin mal ganz fies jetzt. Aber ich habe ja, du hast Popkultur alles genommen, was locker flockig ist, aber was auch alle Emotionen bietet, ist auch traurig gleichzeitig. Und ich habe etwas genommen, da werden sich auch viele wundern, es ist halt relativ neu. Guardians of the Galaxy ist natürlich nicht so lange her, aber ich habe die Leute auch ja schon länger damit genervt. Guardians of the Galaxy, das ist der Punkt, warum ich gesagt habe, ich will auf meinem Sterbebett nur noch Filme gucken, die mich zum Lachen bringen und die ein bisschen lockerer sind. Und Guardians of the Galaxy ist für mich aus dem Science-Fiction-Bereich eines der besten Filme der letzten Zeit, wo ich sage, der letzten Zeit, ne, ich nehme auch Star Wars mit rein. Also ich finde ihn besser als Star Wars, habe ich ja schon mal gesagt, also dazu stehe ich auch da weiterhin. Es ist einfach ein Film, der ist gut gemacht und der bringt mich zum Lachen und der bringt mich auch zum Staunen, dass noch, weißt du, wenn ich am Sterbebett liege und blicke zurück und denke mir, boah, wie viel Scheißfilme es gab. Und dann ist da Guardians of the Galaxy und denke ich mir so, die Welt ist noch nicht ganz voll, doch jetzt kann ich sterben. Und bei Guardians of the Galaxy handelt es natürlich um eine Comic-Verfilmung. Es geht um eine Weltraumpatrouille bestehend aus Außenseitern. Da ist ein Waschbär dabei, da ist ein sprechender Baum dabei. Und natürlich auch Star-Lord. Und die versuchen, die Welt zu retten, muss man einfach ganz kurz sagen. Und Das Universum. Und es macht einfach so viel Spaß. Deswegen habe ich den auf meiner Liste noch mit drauf. Und ja. Deswegen finde ich... Aber vielleicht muss man auch was nachdenklicher werden auf dem Sterben. Vielleicht hast du was Nachdenkliches für mich. Vielleicht gibt es was zum Nachdenken. Ja, gibt es. Und zwar, warum nicht einen Film draufpacken, den man, der tatsächlich ein Leben umreißt. Okay, was hättest du im Angebot? Der Mondmann. Ah, nehme ich 500 Gramm. Bitte? Nehme ich 500 Gramm Mondmann. Nee, und der Mondmann ist praktisch eine Biografieverfilmung des, an dieser Stelle Schnitz sitzen. Bitte hier Vorbereitung. In der Zeit, ein Lied, nein. Wie hieß er denn? Verdammt, jetzt, ich komme gerade echt nicht drauf. Ist es ein Nachensprecher? Wir spielen das Post-it-Spiel. Ist die Person männlich? Ja. Ist sie ein Star? Ja. Ist sie aus dem Filmgeschäft? Ja, auch. Also. Warte mal, Andy Kaufman. So, also. Das ist das schlechteste Post-it-Spiel, was ich hier mitgemacht habe. Stopp. Es geht also um das Leben von Andy Kaufman, einen US-amerikanischen Comedian. Wenn man das so sagen möchte, er hat sich selber nie als Comedian gesehen. Mhm. Zumindest wird es in dem Film so dargestellt. Und seine Lieblingsaufgabe bestand darin, auch sein Publikum eine gewissen Probe zu unterziehen, ob sie das, was er da als Unterhaltung darstellt, auch verstehen würden. Ne? Und das hat er insofern gelöst, als dass er sie auch ganz gern mal hinters Licht geführt und reingelegt hat. Und ja, es ist eine wunderbare. Hast du so ein Beispiel für hinter Licht führen? Da kann ich mir noch nicht so was vorstellen. Also, na gut, also jetzt, es gab zum Beispiel eine weitere Identität, die er sich auf der Bühne geschafft hat, die des Tony Clifton. Mhm. Und ja, viele haben sich jetzt gedacht, Tony Clifton, das ist natürlich Andy Kaufman. Und der hat den aber auch separat angeboten, praktisch zu Auftritten quasi. Und der war wohl im Einkauf günstiger. Und jetzt haben sich die meisten dann halt gedacht, wir buchen Tony Clifton für günstiger und haben aber Andy Kaufman sowieso dabei. Mhm. Und das hat er irgendwann mal so rumgedreht, dass er praktisch seinen Kollegen, der die ganzen Gags mit ihm zusammen geschrieben hat, Bob Smoother hieß er, als Tony Clifton auftreten lassen hat und dann als Andy Kaufman auf die Bühne kam, zusätzlich. Ja. Und dann war man auch schon das nicht geführt, ich komme nicht mehr mit. Aber jetzt haben wir her. Und schon war man sich nicht mehr ganz sicher, sind es jetzt wirklich dieselben oder ist es wirklich dieselbe Person oder irgendwie so. Führt er uns dahin das Licht, ja. Oder er hatte das Gemischt-Wrestling eingeführt, ja. Also Frauen gegen Männer? Ja, genau. Oder ja. Männer gegen Frauen, also er gegen Frauen halt. Ach so. Verstehe. Ja. Und hat halt zum Beispiel immer wieder gesagt, die erste Frau, die mich schlägt, die heirate ich. Und später kam dann raus, die kannten sich halt schon und waren schon zusammen, waren schon lange ein Paar und also sehr viel Show dabei und ja, ein gewisses Ding, dass man Leute hinters Licht führt, was dann so weit ging, dass selbst die Leute nicht mehr geglaubt haben, als er gesagt hat, ich habe Krebs und sterbe und bis heute hält sich hartnäckig die Theorie, dass er doch noch leben könnte. Also ähnlich wie das bei anderen Stars der Fall ist. Okay. Ja. Warum sollte ich mir diesen Film angucken, bevor ich sterbe? Was sagt mir dieser Film? Oh, du mit deinem investigativen Fragen. Aber jetzt. Ich hab doch die Frage so gestellt, deswegen sagst du uns doch den Film. Ja. Ist ein Jota-Film, muss er gucken, bevor er stirbt. Was? Ich hab gesagt, ist ein Jota-Film, muss er gucken, bevor er stirbt. Ja. Nee, es ist ein einerseits bewegender Film. Aber auch ein sehr unterhaltsamer Film, ähnlich wie König der Löwen. Nein, Quatsch. Das ist ein schöner Vergleich. Der Vergleich hinkt, aber nein, es ist halt ein Film, der mit unterschiedlichen Emotionen spielt. Und deswegen finde ich, das ist einfach ein Film, den kann man sich vor Sterben auch gerne nochmal angucken. Ich hab irgendwie vom Saunagang, wenn du das sagst. Bevor ihr sterben geht. Aber ich glaube, du hast du eine der wichtigsten Tatsachen eigentlich schon gesagt. Wir haben jetzt viel über die Handlung gesprochen, aber wer spielt eigentlich diesen Andy Kaufman? Jim Carrey. Hast du das gesagt gehabt? Nee, glaube ich nicht. Nee. Jim Carrey ist ja eigentlich für eher so, ist das so der Film, den man empfiehlt, wenn man einen ernsten Jim Carrey Film gucken will? Eine ernstere. Also er hat natürlich auch seine komischen Anteile da drin und die bringt er natürlich trefflich rüber. So typisch wie bei Ace Ventura oder sowas? Nicht so überspannt, ja. Aber gut, also der Rolle entsprechend halt, ja. Ja. Und er hat aber auch seine ernsten Momente, natürlich in dem Film, durch diese Krankheit. Und es gibt eine sehr schöne Schlussszene, aber die möchte ich jetzt nicht. Und das ist... Hast du die Krankheit erwähnt? Entschuldigung, hast du die vorhin gesagt? Was? Hast du die Krankheit von ihm gesagt? Krebs. Krebs, Entschuldigung. Das ist ja. Und es gibt da... Ja, ich würde jetzt zu viel verraten. Also guckt euch den Film an, der ist echt herrlich. Okay. Ist von Milos Forman, der ja für seine Biografie-Verfilmungen bekannt ist. Amadeus hat er zum Beispiel gemacht. Ja. Und dem Hustler Jeff Flint. Hustler? Hustler. Was für ein Hustler? American Hustler? Nein, Hustler. Dieses amerikanische... Die Süßigkeiten. Nein, das hat mit Süßigkeiten nichts zu tun. Oh Gott, Basti ist zu jung. 50 Cent? Nein, das ist auch so ein Miley Cyrus? Ich glaube, es ging eher in Richtung Playboy, dieses Blättchen. Oh, Scheffner. Nein. Wen willst du denn zwischen? Den Hustler. Ja, den Hustler weiß ich nicht. Das ist für mich... Egal. Schluss. Aus. Warten Sie mit die Etage 14, wenn Sie über ältere Sachen Bescheid wissen wollen. Ich weiß nicht, was du von mir... wie hieß er denn? Egal. In dieser Gedankenpause habe ich mir überlegt... wenn ich mir Filme angucke, also ich weiß nicht, ob ich Lust habe, wenn ich auf dem Sterbebett liege, Leute beim Sterben zuzugucken als Film, ist dann so eine Frage, wo ich nicht ganz genau Bescheid weiß. Was denn sonst bin ich da? Ja, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt kann ich Leute beim Sterben zugucken. Ich mach's ja gerade selber durch, ich weiß nicht, wie das geht. Habe ich mir etwas mit einer Aussagekraft genommen, wo ich gedacht habe, okay, warum ist es mein ganzes Leben gegangen? Was ist eigentlich das Wichtigste, was ich mitgenommen habe? Und jetzt werde ich ein bisschen sentimental. Es ist nämlich schon wieder ein sehr viel neuerer Film, Interstellar. Der ist ja auch erst vor kurzem im Kino gelaufen. Weil da reicht halt die Erinnerung auch nicht. Korrekt. Ich weiß nur noch, dass ich Interstellar geguckt habe. Weiter Filme habe ich keine Ahnung. Und im Weltall müssen wir gespielt haben. Genau. Und außer Matthew McConaughey hat hier die Hauptrolle und spielt hier einen Familienvater. Und ein Familienvater, der aber für das Überleben der Menschheit, die Menschheit wird im Endeffekt von sehr bedrohenden Sandstürmen hingerichtet und es wird wohl auch klar, wenn das so weiterläuft, wird es die Erde nicht mehr lange geben und die nachfolgenden Generationen werden einfach dahin siechen, dann war es das mit der Erde. Müssen sie versuchen. Das ist sowieso klar. Ja, das ist ja eh klar. Es wird hier nur beschleunigt. Und in diesem Fall gibt es aber eine Rettungsmöglichkeit, dazu muss aber Matthew McConaughey, den er darstellt, ich weiß seinen Namen natürlich immer nicht, muss er durch ein schwarzes Loch fliegen. Und wie wir alle wissen, hat Stephen Hawking ja immer gesagt, dass schwarze Löcher Arschlöcher sind. Denn die Zeit wird gedehnt und gerafft und sonst irgendwas. Wenn da 8 Jahre vergehen, vergehen hier 8 Millionen Jahre. So ungefähr. Das ist jetzt sehr wissenschaftlich formuliert. Und das Problem ist, er muss... Wissenschaft mit Richelshagen. Es wird natürlich... so der Zwiespalt gebracht zwischen, ja, wie viel Zeit vergeht auf der Erde, wie kriege ich es hin, die Welt noch zu retten, was wird alles passieren, und diese Schlussbotschaft, ohne jetzt was spoilen zu wollen von dem Film, ist eigentlich wirklich, dass sich die Liebe in irgendeiner Form immer durchsetzt. Das klingt jetzt sehr Ariel-mäßig, aber wenn man den Film gesehen hat, er hat mich wieder so weit berührt. Ich gehe immer mit einem Kumpel ins Kino und mit dem gucke ich lustigerweise immer Filme, wo wir rauskommen und beide uns gegenseitig anschweigen, einfach weil der Film uns erstmal so getroffen hat, dass wir einfach die ganze Zeit in Gedanken drüber nachdenken. Fuck, was wollte denn der Film eigentlich? Und super toller Soundtrack. Das dazu. Mhm. Das würde ich mir noch zum Schluss angucken. Ich glaube, ich würde im Bett heulen und dann würde ich einfach sterben, weil ich gedacht habe, ach, Interstellar war so schön. So sieht's aus. Hast du noch einen Eindruck? Auch alle deine 3 durch, ne? Ich hatte auch meine 3 durch. Genau. Sag mal, also, das mit der Astronomie? Nee, Astronomie, glaube ich. Weil Astrologie wäre, wenn ich dir das in Karten legen würde. Ja, ich wollte gerade sagen, ist das dasselbe mit den Sternbildern? Hat doch so in etwa dieselbe Bedeutung. Ja, ich lese gleich vor. Zum Schluss der Folge machen wir einfach noch Glückskeks auf. Dann hast du auch deine. Stimmt, Astro. Die haben ja auch unsere Glückskeks. Aber das ist so ungefähr dieselbe Bedeutung wie Sternbilder, oder? Ja, nur bei den Glückskeksen ist so, dass kleine chinesische Kinderarbeiter dafür gesorgt haben, dass du eine glückliche Botschaft kriegst. Und dass die mir dann hoffentlich im Hals stecken bleibt. Richtig. Und bei den Horoskopen ist es so, da ist es so eine alte, abgefragte Frau, die auch vor der Glaskugel sitzt und 1000 Euro dafür kriegt, dass sie hinschreibt, sie haben morgen ziemlich viel Glück. Ja. So, 30 Sekunden sind um, ne? 30 Sekunden sind um, ja. Okay, danke. Du darfst deine Aufgabe übrigens sagen. Also wenn du jetzt eine erledigt hast, dann darfst du uns sofort... Das wäre jetzt, diskutiere die Bedeutung deines Sternzeichens. Sehr schön. Steffen hat also jetzt, wenn ihr es noch nicht vergessen habt, hat jetzt eine seiner Erwischt-Aufgaben erledigt und ich habe ihn nicht dabei erwischt, das heißt, er kriegt einen Punkt. Sehr schön, Steffen. Ja, also das nochmal zusammengefasst. Ich empfehle Interstellar, Guardians of the Galaxy und Memento. Und Steffen, du empfehlst fürs Sterben. König der Löwen, da kommt oft Sterben ja, vor. Ja. Der Mondmann und Goodbye Lenin. Genau. Also guckt euch diese Filme auf jeden Fall an, wenn ihr einen davon nicht kennt. Ich werde mir auf jeden Fall mal Der Mondmann angucken. Den habe ich von Steffens Film noch nicht gesehen. Und vielleicht guckst du dir auch Memento an. Memento würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken. Ja. Also Memento ist auch ziemlich viel schauspielerisch gemacht werden muss. Man muss ja sozusagen jemanden spielen, der dauernd sein Gedächtnis immer wieder vergisst. Da muss man ziemlich viel nachdenken. Das kann ich. man muss auch relativ spontan sein. Und ich habe zum Thema spontanes Schauspieler habe ich mir eine Idee überlegt. Aha. Und Mensch, du schlägst ja wieder Brücken, Leute, weil lieber was. Das habe ich mal im Kurs gelernt. Ja. Jetzt, Leute, habt ihr mal was ganz anderes. Ich bespreche nämlich jetzt mal einen kleinen Erfahrungsbericht von mir selber. Ich habe mich nämlich seit letzter Woche für einen Improvisationskurs angemeldet und habe auch meine erste Stunde hinter mich gebracht. Und das wird jetzt alles ziemlich esoterisch klingen. Also, ich nenne auch die Namen, die die entsprechende Theaterpädagogin, so nennt man das. Die heißt Ann-Kathrin Auditor. Das Seminar der VHS heißt in dem Fall die Kunst, spontan zu reagieren, Improvisationstheater. Mhm. Und ich hatte mir versprochen, dass ich versuchen kann, so ein bisschen spontaner zu reagieren, weil ich immer das Gefühl habe, das läuft nicht immer ganz so spontan. Ich bin nicht so gut im Überleiten im realen Leben wie hier in diesem Podcast. Das ist ja alles auch nur geschnitten. Der Steffen muss ja ein Gestammel zusammenschneiden, das ist eine Sau. Und ich hatte, vor allem muss ich mein Gestammel von vorn rausschneiden. Naja. Machst du das? Wir sind doch real, wir schneiden natürlich nichts raus. Und ich hatte die erste Stunde, ich komme da rein, also erstmal typisch VHS-Kursmäßig, ich war natürlich erstmal, wie ich es immer mache, wenn ich was kennenlernen will, ich gehe erstmal auf die Toilette, guck an, 70er-Jahre-Klo, okay, es sieht aus wie in meiner Uni früher, gehe dann in einen Raum rein, wo Leute drin rumstehen, die Stühle sind alle an der Seite, die Tische auch an der Wand, und es stehen ein älteres Pärchen da, oder besser gesagt, ein älterer Mann, ältere Frau, dann vielleicht jemand in meinem Alter und dann noch so zwischendrin noch ein bisschen verteilt, sind uns ungefähr eine Gruppe von 9 Leuten gewesen. Mhm. Und die quirlige Anni, dürfen wir sie nennen, die dann direkt auf mich zugerannt kam und erstmal meine Hand so in meine riesige Patschehand so, ich bin die Anni, und ich so, ich bin der Basti. Was ist halt die Lehrerin, ja? Die ist die Lehrerin, genau. Also sieht auch sehr jung aus. Und ich gebe jetzt mal ein paar Übungen mit so durch. Vielleicht, Steffen, machen wir die auch einfach mal spontan. Gerne. Jedenfalls nicht die mit Pantomime zu tun haben. Die erste Übung war erstmal, dass wir aufschreiben mussten, was wir vom Kurs erwarten. Das war noch keine großartige Übung. Aber was ich die Angst habe, wovor ich ja immer Stress habe, ist, sich vorzustellen. Wenn jemand mir sagt, wir machen jetzt eine Vorstellung, so, dann rattert es bei mir schon im Kopf. Was sage ich denn? Ich bin jetzt der Basti, sage ich jetzt was Privates, sage ich was Berufliches, wann langweilig ich hier und wann mache ich das? Ich habe mir schon im Kopf so überlegt, ich bin der Basti und ich mag Comics. Dann hätte schon jeder sagen können, ah, Nerd, komm, stellen in die Ecke. Aber es war gar nicht so, das Vorstellungsspiel hat ganz anders funktioniert. Man hat nämlich einen Kreis gebildet, da habe ich erst gedacht, oh, Gesprächskreis, nein, bitte nicht. Aber sie hat einen Ball geholt und diesen Ball, ne, hat jeder immer nach rechts, in die rechte Richtung so weitergegeben, ne? Und das heißt, demjenigen, dem du als nächstes den Ball gibst, dessen Namen musst du auch sagen. Und von mir, rechts von mir, stand immer der Ulrich. Den habe ich auch vorher schon gewusst, dann konnte ich also immer sagen, Ulrich. Dann kam ein zweiter Ball ins Spiel. Der zweite Ball ging linksrum. Mhm. Und linksrum von mir stand immer die Julia. Also habe ich natürlich die ganze Zeit immer rechts Uli, links Julia. Und dann kam ein dritter Ball ins Spiel. Also es ist im Endeffekt wirklich, um die Namen kennenzulernen. Da wird ein Ball in einer fixen Reihenfolge geworfen. Da hat die Anni, die Lehrerin, mir den ersten Ball zugeworfen. Und ich war so froh, sie kann sich nämlich mit Namen auch überhaupt nicht klar. Sie hat mir den Ball 5-mal zugeworfen und jedes Mal musste sie überlegen, wie ich heiße. Mhm. Also erster Wurf war so, Tobi? Und ich so, Basti? Und sie so, ah ja, klar. Und die nächste Mal hat es auch nicht besser funktioniert. Mhm. Und dadurch lernst du halt schon mal 2-3 Leute vom Namen her kennen. Weil ich bin auch ganz schlecht in Namen. Super Übung. Das war jetzt aber nur zum Namensvorstellen. Es hat schon ein bisschen gelockert. Die nächsten Sachen sind die, wo ich dann gedacht habe, so, okay, jetzt wird's auch interessant. Du gehst zum Beispiel mit Steffen im Raum rum und würdest jetzt zum Beispiel, du bist ja jetzt bei mir zu Hause, würdest du auf irgendwas zeigen. Du zeigst zum Beispiel auf das Bild, was ich hier hängen habe von New York und sagst, das Bild. Mhm. Gehst weiter im Raum rum und benennst die Gegenstände so, wie sie auch heißen. Ja, das kann man ja machen. Ja, willst du mal rumgehen im Raum? Ich geh mal rum im Raum. Okay, dann geht's jetzt mal rum. Ich stell dich mal ein bisschen mehr in die Mitte. Ich muss dann halt erstmal. Ja, du hast zwar nicht viel gehen und ich werde dir gleich dann die zweite Aufgabe dazu nennen, aber erstmal gehst du mal ein bisschen rum und benennst mal die Sache, die du siehst. Spiegel. Mhm. Das sieht man auch ganz gut. Ja. Der Steffen sucht gerade noch nach Sachen, deshalb bin ich hier drin. Straße. Straße an der Wand. Ich habe so eine schöne Straße an der Wand, die ich draufgemalt habe. Genau. Holzmännchen. Ja, Holzmännchen haben wir auch. Oh, hier ein Buch. Ja. Butter. Genau. Der Steffen geht also jetzt gerade rum. Also er geht nicht wirklich, weil er ist faul. Ich gehe auch mal. Ja, geht so ein bisschen rum. Damit wir mal die 3D-Wirkung im Podcast drin haben. Und jetzt gebe ich dem Steffen die zweite Aufgabe. Das Glück, wenn man das alles auf dem Mono runterkriegt mit der 3D-Wirkung. Aber ich gebe dir die zweite Aufgabe. Geh im Raum rum und gib jedem Gegenstand einen anderen Namen. Okay. Das heißt also nicht den Namen von irgendeinem Vorgänger, sondern einfach das, was du dir vorstellst. Stell den Gegenstand vor und sag ihn einfach. Mach das mal ein bisschen. Der Steffen macht das jetzt. Ja, ich mach das mal ein bisschen. Groot. Ja. Also er hat es gerade auf eine Green Lantern Mütze gezeigt und hat Groot gesagt. Ich gebe dir mal ein bisschen Zeit, damit du auch überlegen kannst. Er zeigt auf mich. Butter. Genau, und nennt mich Buddha. Ist schon schwer, oder? Merkst du? Du musst überlegen, was du zeigst. Und was du zeigst, dann zeigt auch was anderes. Ist egal, das kannst du auf alles zeigen. Brunnen? Ja, hat es auf Wasser gezeigt, nennt es Brunnen. Sehr, sehr kreativ, man sehr merkt das kreativ. Schon. Komm, ein Gegenstand noch. Dann erlösen wir die Hörer. Was ganz Kreatives. Komm. Presse. Ja, Steffen hat auf meinen Drucker gezeigt und hat es Presse genannt. Sehr schön. Also, aber du hast schon gemerkt bei dieser kleinen Übungsrunde, es ist schon was schwierig, oder? Also, ja. Du musst im Kopf ja schon dir... Also, du hast das natürlich jetzt nur im kleinen Rahmen gemacht. Du musst dir vorstellen, wir sind im Raum rumgegangen, zu neun, in verschiedenen Richtungen und haben uns jeder gegenseitig irgendwelche Sachen gesagt. Ich bin an einem vorbeigelaufen, der dann anfing und zeigte auf dem Fenster und sagte, Wurst. Ich habe mir gedacht, das ist eine der wenigen Übungen, wo mein kritisches Ich gesagt hat, wenn jetzt jemand hier reinkommt und sieht, wie wir hier rumrennen, ne? Und ich sag zum Beispiel da Wurst oder die eine russische, die mit dabei ist, sagt so, die hat sogar Burger Söhne gesagt, irgendwelche russischen Sachen, wo ich gedacht habe, das ist auch schon fast Schummel, die kann sie nämlich alles sagen. Dann ist das, wie soll ich das erklären? Dein Denkmuster wird durchbrochen. Du bist auch gar nicht mehr damit beschäftigt mit den Sorgen von deinem Alltag, sondern du bist damit beschäftigt, deine Fantasie anzuregen. Mhm. Und das haben die beim Impro-Theater immer weiter mit anderen Übungen auch gemacht. Sie hat es immer weiter fortschreitend gemacht. Dann ist sie rübergegangen und wir haben Pantomime gemacht. Und bei der Pantomime war es zum Beispiel so, einer macht was vor. Ne? Ich habe zum Beispiel Mauern vorgemacht. Mhm. Der andere muss nur fragen, was machst du denn da? Mhm. Und dann muss ich ihm wiederum eine andere Tätigkeit nennen, die ihr pantomimisch darstellt. Es ging nicht darum, das zu erraten, sondern immer sich gegenseitig das wiederzugeben. Okay. Und dir da noch was einfallen zu lassen, ist schon richtig, richtig schwierig. Mhm. Ich für meinen Teil kann sagen, wer mal einfach ein bisschen rausbrechen will, es gab ein bisschen Theorieteil dabei, klar, wo sie auch gesagt hat, man muss sich ein bisschen überwinden. Ich kann für meinen Teil Improvisationstheater in die Richtung, wenn sich das ein bisschen traut, zu empfehlen. Es ist nicht so, man hat am Anfang so das Gefühl, ist so, hey, ja, lass uns mal auch noch ein bisschen was machen. Das ist aber gar nicht. Wenn du praktisch die Übung machst, dann ist das eigentlich egal. Und deswegen, das ist mein Eindruck zu Impro-Theater. Und Steffen, schreib mir eine 2 auf, denn du hast nicht mitbekommen, dass ich während des gesamten Podcastes bis jetzt 3 Sätze in einer anderen Sprache als in meiner Muttersprache gesprochen habe. Und das waren einmal Englisch, Spanisch und jetzt gerade Russisch. Ja gut, ne? Ich bin im Zugzwang. Du bist im Zugzwang. Also nochmal zur Info, wir spielen ja immer noch erwischt und ich habe eine Mission davon erfüllt von meiner Karte. Ich passe die ganze Zeit auf. Ich habe auch schon mal 2 Sachen gedacht, ob ich erwischt sagen soll, aber gut. Steffen, ich habe mir diesen VHS-Kurs ja gewünscht und habe ihn jetzt auch durchgemacht, aber ich glaube, es gibt auch diesen Monat wieder viele Wünsche, die du und ich gerne erfüllen wollen. Und die, ich glaube, es wird Zeit für die Wunsch-News des Monats. Die Wunsch-News des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzag. Dazu wieder um die Nachrichten von mir, Bastian Richelzag und Steffen Liebschner. Können wir das nochmal machen? Ich weiß, du schneidest das so ungern. Ja. So, ich spiele noch Basti, das ist so Steffen, jetzt gibt's die News. Die Wunsch-News des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzag. Diesmal fange ich an. Oder habe ich das letzte Mal schon angefangen? Egal, also. Ich wünsche mir, dass es endlich eine Goofy-Figur für Disney Infinity gibt. Aber flott. Ich wünsche mir, dass Griechenland Waffen für die Ukraine produziert und liefert, um aus den Schulden zu kommen. Ich wünsche mir, dass Videos, in denen Katzen auf Staubsaugerrobotern fahren, durch Videos ersetzt werden, in denen Staubsaugerroboter auf Katzen reiten. Wer hat denn diesen Text geschrieben? Also da bin ich echt dabei. Du könntest schon fast an Haftbefehl ranreichen mit deinen Rhyme-Skills. Ich wünsche mir, dass es endlich Hackbällchen gibt, die mit Tomatensauce gefüllt sind, die wiederum mit Hackbällchen gefüllt sind. Erinnert mich an meine Idee mit Pute füllen. Das finde ich auch sehr schön. Sehr, sehr. Ich wünsche mir, dass ein freiheitlicher Radiosender aufhört, mich zu stalken. Ach, das ist ein Gewinnspiel. Scheiß drauf. Und damit zur letzten Wunschnuss des Monats. Ich wünsche mir, dass die 13. Etage-Episoden immer am 13. des Monats erscheinen sollten. Und ich würde sagen, damit fangen wir am besten jetzt schon an. Denn jetzt ist der 13. Steffen! Ja! Wir sind veröffentlicht! Das waren die Wunsch-News des Monats. Okay. So. Die Wunsch-News des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzag. Ja. Gut, Steffen, ich habe dir vorhin ja eigentlich verboten zu singen. Aber ich habe dir, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, gesagt, dass du für deine Disney-Serie des Monats, weil wir kommen einfach nicht drum, immer eine Disney-Serie zu besprechen, ich weiß auch nicht, woher das kommt, darfst du einmal die Titelmelodie singen. Ich möchte jetzt, dass das ganze Publikum sich erhebt und dir zuhört, während du intonierst. Erwischt? Was denn? Erwischt? Nein. Scheiße. Du dachtest, ich muss aufstehen, ne? Das habe ich auch nicht mal im Kopf gehabt, das ist das Lustige. Dann setze ich mich aber wieder hin, weil es war auch nicht erwischt. Okay. Soll ich jetzt singen? Meine Damen und Herren, ich möchte Sie hier auf dem Kulturkanal der 13. Etage herzlich willkommen heißen. Hier ist Ihr Opernsänger Steffen Liebschner mit einer Intonation des Darkwing Duck Themes. Wir wünschen gute Unterhaltung. Das hast du schon verraten. Ne? Wir wünschen gute Unterhaltung. Heldendackel, Halmsdack, Schattendack und mehr. Kühner Kieren voll auf Zack, nicht von ungefähr. Im Nu verschwindet er, doch bald taucht er wieder auf. So zu eins. Er geht. Du sollst noch weiter singen. Ich komme gleich wieder. Jetzt bin ich raus. Darkwing Duck. 2-1 Risiko. Darkwing Duck. So, das reicht. Okay, ich bin auch wieder da. War draußen schön. Steffen. So, ich esse dann mal jetzt. Ach so, nee, ich muss jetzt die Serie besprechen. Ja. Ich hätte gerne noch was zu trinken. Nein, doch, aber kommen wir dann nach. So, also, Wolltest du echt was zu trinken? Nein, meine Stimme. Wir sind ja live. Wenn ich singe, dann. Wir kommen wieder, Steffen. Ja. Kannst du jetzt noch, während ich nicht da bin, noch ein Lied singen? Tschüss. Ich kann noch ein Lied singen. Ah. Verkaufen, ernsthaft? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Nein, ihr wollt das natürlich nicht. Nein, es geht natürlich heute auch um die eine meiner Lieblings-Disney-Serien Darkwing Duck, in denen Same producers ever, yeah. Er macht gerade den James. Nee, war das ein James? Ist der James? Mr. Winterbottom? Stößchen. So, ja, also oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das für schon wieder eine Aufgabe? Erwischt! Nein! neben der in Lila gekleidete Schreckensbekämpfer. Verbrechensbekämpfer Darkwing Duck. Das. Ich hab das Gefühl, selbst wenn ich nicht im Raum bin, Verbrechensbekämpfer. Ist mir eine Unruhe hier. So kann ich nicht arbeiten. So. Okay, hast du schon was zu Darkwing Duck? Eddie Erpel. Okay. Ist der Protagonist dieser Serie. Mhm. So heißt er in seiner zivilen Identität, wenn er nicht gerade als Darkwing Duck sich durch St. Erpelsburg schwingt und die Gräueltaten unterschiedlicher dubiosen Subjekte, die natürlich so ein bisschen auch angelehnt sind an die Schurkengalerie der Batman-Gegner oder Flash-Gegner und so weiter und so fort. Flash? Was für Flash-Gegner? Oh. Nein, auf! All die Rogues-Gallery. Ach so, du hast gerade, du hast gerade einfach gesagt, er imitiert sozusagen die Schurken aus den richtigen. Ja, also so, ja, also sind angelehnt daran, ne? Ja. Benny Buchsbaum okay. Ja, und so weiter. Also die Serie müsstest du ja auch noch gekannt haben. Genau, ich habe die auch richtig gerne geguckt und was ich mich gerade die ganze Zeit gefragt habe, ist, ob bei Darkwing Duck so gewesen ist, also es hat ja immer so einen Auftritt gehabt, so ich bin der Schlecken, der die Nacht durchflattert, ne? Ob der auch so ich bin der Kaugummi, der und den Haaren klebt. Hat er auch so einen Enterhaken gehabt, mit dem Der hatte seine Universalpistole. So, ja, so, okay. Und aus der kam entweder ein Enterhaken raus oder als irgendwelches Gas. Okay. Sich dann ja, ich hatte gedacht, ich habe die ganze Zeit, er hat jetzt in der Hand gehabt und so geschwungvoll mit dem Haken so geschmissen, aber er hat diese Pistole gehabt. Richtig, ne? Richtig. Was mir an Darkwing Duck immer sehr gut gefallen hat, war seine rhetorische Brillanz, wenn er aufgetreten ist. Mhm. Dieses Ich bin der Schrecken, der dich nachts durchflattert, ist ja nicht das Einzige. Er sagt danach ja auch, ich bin die Zyste an deinem Fuß oder sowas. So tolle Sachen sagt er einfach. Ich bin der Kaugummi, der in deinen Haaren klebt. Zum Beispiel. Und das ist richtig toll. Erstens die Rhetorik von ihm. Zweitens das Ensemble. Ensemble finde ich auch so schön. Das Ensemble ist Ensemble ist sehr schön. Dazu gehört ja nicht nur Eddie Erpel, Dazu gehört ja auch seine Tochter Kiki, seine Adoptivtochter. Mhm. Quack, der Bruchpilot, der mir aus DuckTales, ne, der ist auch dabei, kennen. Und zwischendurch ja auch Krachbumend, heißt der da auch so? Ja. Ne, ist auf Robotron oder Dingsbumsduck, glaube ich. Dingsbumsduck, ja, ja. Also der auf Reifen sozusagen fährt und so eine Ente ist mit so einem so Robocop-Nachmachen, kann man einfach dazu sagen, ist ein Robocop-Nachmachen. Ja, ja. Und die Gegner sind natürlich auch, da hast du schon recht, total lustig. Da fällt mir direkt Fiso Duck ein, das genaue Gegenteil von Darkwing Duck. Erkennbar daran, Darkwing hat sehr violett alles angezogen und Fiso Duck hat einfach einen roten Hut und einen gelben Anzug. Ja. Und eine schwarze Maske. Was ist dein Lieblingsgegner von Darkwing Duck? Weil das ist immer eine wichtige Frage, finde ich. Weil ja, es stehen ja für viele verschiedene Sachen. Mhm. Tatsächlich war es immer so Fiso Duck, weil der den halt ein bisschen immer aus dem Konzept gebracht hat. Ja. Darkwing Duck. Also wenn Fiso Duck aufgetaucht ist, dann war immer irgendwie Darkwing Duck nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne oder ich weiß nicht, wie man es jetzt umschreiben will. Also er war dann relativ schnell aus dem Konzept gebracht. Mhm. Oder halt auch, wie hieß sie denn? Morgana ist ja nicht eine richtige Schurkin. Ja, die war ja erstmal so. Interest, sagen wir ganz cool. Genau, ja. Die war, aber wurde erstmal als Schurkin eingeführt, glaube ich nochmal. Und hat sich dann halt später mehr oder weniger zur auch zum Sidekick später dann oder zur Gehilfin etabliert, ja. Genau, also eine Zauberin, die über ihre Zaubersprüche nicht richtig gemacht hat. Und jeder von denen hat halt einfach wirklich immer so seinen typischen Sachen. Ich war auch großer Fan von den Nachbarn von Eddie Erpel. Mhm. Weißt du den Namen noch? Da weiß ich gerade den Namen nicht mehr. Nee. Okay, dann lass es nicht zu lange. Es ist auf jeden Fall ein dickliche Ente und eine gelbe Ente. Die waren die zwei Nachbarn und die dickliche Ente hatte einfach eine super niedliche Sprachfehlerstimme, wo du auch direkt genervt warst, wenn die kommt, weil die auch total doof war, aber super detailverliebt hat. Eine der meiner Meinung nach besten Disney-Serien im Comedy-Bereich, die ich selber auch so kenne. Ja, ich habe dich aber gefragt, was dein Lieblingsschurke ist. Meiner ist persönlich dieser, ich glaube sogar, entweder ist es Quackerjack, da weiß ich den Namen auch gerade noch, oder aber der Wassertyp. Liquidator. Liquidator, genau, der Liquidator, weil Liquidator hatte auch so eine eigene Art zu sprechen. Der hatte auch immer, der konnte wie der Genie aus Aladdin, konnte der auch immer aus Wasser so Formen nachmachen und hat dabei auch gerne Werbespots oder sowas zitiert, ohne dass ich die Referenzen jetzt weiß. Die fand ich gut. Als ich damals angefangen habe, Darkwing Duck zu gucken, so die erste Folge auch, so muss ich auch zugeben, da kam, glaube ich, weiß ich aber später wieder vorkam, der Schurke, der auch mit hier den Adoptivtochter was zu tun hatte, mit Kiki, weil die ja so einen Code kannte, der Toro Bulba. Mhm. Das war der allererste Schurke, der in der ersten Szene auftritt. Richtig. Der war ja auch noch wirklich richtig böse. Am Anfang war ja auch... Der war eine Geheimorganisation, ne? Genau. Mhm. Also in der schurkischen Geheimorganisation namens Foul. Ach, die waren Foul und die Gegenorganisation war Schusch. Genau. Ja, super, also ihr müsst euch Darkwing Duck, finde ich, kann man heute seinen Kindern immer noch zeigen, super nachbringen. Und ich kann mir auch schon wieder einen Punkt notieren, Steffen. Denn während wir Darkwing Duck vorgemacht haben, habe ich eine Sportart sehr überzeugend dargestellt. Und zwar habe ich dich, als ich nach Enterhaken gefragt habe, immer einen Frisbee geworfen die ganze Zeit, extra noch mehrfach. Und du hast nicht nachgefragt. Also ich habe bei dem Erwischtspiel einen weiteren Punkt gemacht. Ich habe die falsche Karte genommen. Na gut. Okay. Ich würde mir jetzt auch eine andere Karte geben, weil das, was dann als drittes drin steht, mache ich nicht mehr. Das schaffe ich auch nicht. Das wäre, streiche die Kleidung eines anderen glatt und wenn ich eins nicht möchte, ist es deine Kleidung glatt streicheln. Dann möchte ich auch tauschen, weil die zwei Sachen, glaube ich, kriege ich so jetzt dann auch nicht mehr. Ich habe es einmal versucht. Was hast du denn noch gehabt? Also einmal habe ich versucht, die auf den Schnürsenkel zu treten. Das hat leider nicht geklappt. Ja. Und also auf den Boden legen, wir sind schon wieder zu weit weg von der Improvisationsnummer, ohne dass es nicht auffällt. Ja, ich glaube, ich hätte sogar nicht mal dran gedacht. Okay. Ich würde sagen, Steffen, lass uns doch sagen einfach, ich habe gewonnen. Oh. Ja, wir machen ja eh nicht mehr viel. Ja. Wir besprechen gleich mal und erzählen euch gleich, wie wir erwischt in diesem Podcast gefunden haben, das Spiel. Wir sind aber hier mit Darkwing Duck durch. Große Empfehlung von meiner Seite. Auch da bin ich auf Steffens Seite, der, glaube ich, auch die Empfehlung von euch herausgegeben hat, wer sich mit seiner Kindheit oder seinen Kindern was zeigen möchte. Ich empfehle uneingeschränkt Darkwing Duck. Von den Sendungen, die wir gerne gehabt haben, gibt es ja, jetzt habe ich eine mitgebracht, gab es ja eine, die uns ja auch ziemlich geprägt hat, also jedenfalls sogar eine Neuzeit mehr. Ich glaube, Breaking Bad, ja, sagt ja jedem was von uns beiden hier in der Runde. Hast du auch fertig geguckt, ne, Breaking Bad? Fertig noch nicht. Raus. Sofort raus. Das geht ja gar nicht. Ich hab die zu Hause. Ich habe die zu Hause, guckt man sich fertig an. Ich bin fast so weit, einen Scheiße einzurufen, ohne dass ich was vorbereitet habe. Das geht ja gar nicht. Leute, die sagen, ich habe was auf DVD. Ich kann dir erklären, warum ich ja noch nicht geguckt habe, weil es gehört ja hier nicht rein. Es gehört hier nicht rein. Genau. Oh Gott, Steffen hat eine todbringende Krankheit. Er hat nur drei Filme zu gucken. Nein, also Breaking Bad, ohne zu spoilern, ging um Walter White, der eine Krebsdiagnose, ich glaube Hodenkrebs war es, bekommen hat. Und darauf angefangen hat, Crystal Meth zu kochen. Das hat und in dieser Serie kam ein Anwalt drin vor, der Saul genannt wurde und auch eine sehr wichtige Rolle drin gespielt hat und sozusagen Walter White immer so ein bisschen verteidigt hat. Wolltest du was sagen? Du hast gerade nur geguckt. Mhm. Du bist auch noch im Kauen. Mhm. Das ist natürlich schön, wenn das Podcast noch Crystal Meth isst. Du hast vergessen sozusagen, warum er Crystal Meth kocht. Ach so, Crystal Meth hat er gekocht, weil er seine Familie später sozusagen mit dem verdienten Geld daraus absichern möchte sozusagen. Mhm. Ne? Das ist doch korrekt. Abgesichert für Zukunft bieten, ja. Mach noch ein Bündchen, ihr Schätzchen. Und Better Call Saul ist das Spin-off davon, was zeitlich gesehen aber vor Breaking Bad angesiedelt ist. Und ich habe mir auf Netflix die ersten drei Folgen jetzt mittlerweile angeschaut. Mhm. Und während Breaking Bad ja durchaus meistens durchgängig sehr düster ist, bis auf einzelne Folgen. Ich weiß nicht, kennst du die Episode Die Fliege? Hast du die schon gesehen? Ja. Gut. Da gibt es ja eine lustige Folge, wo in Breaking Bad in der ganzen Zeit nur in dem Crystal Meth Labor abgehangen wird und eine Fliege versucht wird zu zerquetschen. Sehr lustige Folge, meiner Meinung nach. Sehr bekloppt auch. Bei Better Call Saul ist es so, wir verfolgen diesen Anwalt, diesen, ich möchte nichts falsch sagen, aber heißt McGill mit Nachnamen, also das ist sein richtiger Name, ich glaube Jake McGill, John McGill, irgendwie sowas in die Richtung, also der später zu Saul wird in seinem, in seiner Karriere so ein bisschen. Wir treffen ihn an in der ersten Folge als jemand, der wirklich ziemlich weit am Boden ist. Die erste Folge ist wirklich eine Folge, die einfach die ganze Zeit darum dreht, wie schlecht geht es eigentlich Saul, bevor er Saul geworden ist. Mhm. Er ist ein, sagen wir so, idealistischer Anwalt noch. Er hat mit Verbrechen sonst was gar nichts Großartiges zu tun. Zu den Schauspielern, die dabei sind, gehört auch noch sein Bruder Chuck McGill, da kann ich mich noch gut erinnern. Der Bruder ist so ein bisschen verrückt, denn er glaubt, es gibt Außerirdische, die außerhalb seiner Wohnung Kräfte, die ihn, wie soll ich sagen, schaden wollen. Mhm. Und das macht sich vor allem bemerkbar, dass er gerne mal diese Alu-Sachen anzieht oder sagt, das Handy muss ausgemacht werden. Und deswegen kommt dieser Bruder, weil er so verschwörungstheoretisch eingespannt ist, auch nicht mehr zu seiner Kanzlei, die er mitgehört. Mhm. In der auch sein Bruder, also der spätere Saul, auch drin arbeitet. Mhm. Deswegen leiden die beiden eigentlich daran, weil natürlich der Bruder macht nichts mehr in der Kanzlei. Wird mit einem schlechten Angebot rausgelockt. Ja, nehmen Sie doch hier mal $8,000, dann sind Sie aus der Kanzlei raus. Der spätere Saul verdient kein Geld, ist Pflichtverteidiger, da kriegst du, glaube ich, pro Fall dann höchstens mal, ich glaube, $300-$400. Das ist nicht viel für ihn, um die Runden zu kommen. Mhm. Er ist in einem Nagelgeschäft hinten, hat er sich ein kleines Räumchen genommen zwischen Waschmaschine und sonst was, weil er ein aufklappbares Sofa hat, was er Büro nennt. Mhm. Und auf Deutsch gesagt, in der ersten Folge geht's ihm richtig scheiße. In der ersten Folge passieren auch direkt schon Sachen, wo du merkst, okay, hier fängt wirklich die Karriere von dem Menschen an, der sich später Saul nennen wird. Mhm. Und da kommen dann so Sachen drin vor, wie kriege ich bestimmte Mandanten oder wie versuche ich Kapital rauszuschlagen. Es fängt mit kleinen, unbedachten Aktionen an. In den ersten drei Folgen merkt man schon so, er wird in einen Strudel reingerissen, wo ich mir vorstellen kann, dass später es noch viel härter wird. Mhm. Und das Wichtigste ist, es gibt ja bei Breaking Bad gab es diesen Glatzkopf, der hieß Mike, richtig? Mhm. Genau, Mike. Der kommt, und da spoilere ich jetzt nichts, der kommt auch schon ab der ersten Folge als Parkplatzwächter, sehr lustig, immer wieder drin vor und ärgert eigentlich Saul immer damit, dass er sagt, sie müssen 5 Aufkleber haben, um vom Parkplatz runterzukommen, also holen sich bitte noch einen Aufkleber. Das ist schon mal ein erster Gastauftritt. Es könnten vielleicht noch welche folgen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das mit Walter White wird, weil das könnte sein, dass sonst hätten die sich ja schon in Breaking Bad gekannt. Mhm. Aber von mir, lange Rede, kurzer Sinn, dicke, fette Empfehlung für Better Call Saul. Und ich würde dir, Steffen, sagen auch, guckst dir auf jeden Fall mal an. Ja, gerne. Gut. Ja, Steffen, ja. Wir haben erwischt gespielt. Das haben wir gut untergebracht. Hätte ich nicht gedacht, wie gut man das unterbringen kann. Wie hast du es empfunden? Wie hast du dieses Spiel erwischt, was wir jetzt zwischendurch gespielt haben? Es hat nicht so sehr in den Fluss gestört. Wir haben nicht so oft irgendwie jetzt zwischendurch gesagt, oh, erwischt, erwischt. Du hast ein paar Mal jetzt bei mir versucht und gedacht, ich mache irgendeinen Blödsinn. Aber das war nicht so. Wie findest Doch, du das Spiel? Doch, den hast du gemacht, aber war halt nicht bis ich bestanden habe. Wie fandest du es? Doch, also es ist eine lustige lustige Unterhaltung zwischendurch. Also gerade das kann man halt mal so in den üblichen Alltag mit einbauen. Ja, also was weiß ich, kommt nach Hause und jetzt sagt man halt, Schatz, Bock auf eine Runde erwischt. Und dann zieht man sich halt so eine Karte raus und guckt mal halt mal, wie man das über den Abend verteilt so unterbringt. Ja. Okay, ich lese mal einfach ein paar Sachen vor. Wir hatten ja unsere Sachen zwischendurch schon durchgegeben. Es steht auch in der Spielanleitung mit drin, es eignet sich dafür, auf Partys vor allem zu spielen. Das glaube ich auch. Es gibt halt manche Karten, wo ich sage, das kann man definitiv besser draußen spielen. So ist es zum Beispiel so, wobei hier sind auch manche dabei, da steht auch extra Spezial drauf. Ich glaube, die haben wir einfach mit drin gehabt. Genau, hier steht Spezial drauf auf der Spezialkarte. Die ist, glaube ich, wahrscheinlich für draußen und für was anderes. Die sind eher für draußen gehalten. Das heißt zum Beispiel, reibe deinen Hintern elegant auf der Motorhaube eines Autos. Das hätten wir jetzt im Podcast sehr schlecht hingekriegt. Oder setze dich auf den Boden und imitiere 30 Sekunden lang ein Auto auf einer Verfolgungsjagd. Wäre vielleicht auch hier aufwendig. Hätte ich vielleicht als Impro-Theater einbauen können. Das Gute gewesen. Ich gebe mal ein paar einfache Sachen durch. Und dann kannst du ja mal sagen, ob du denkst, ob man das gut machen könnte, wenn man einfach so normal bei einer Party ist. Lasse etwas fallen, um ein Geräusch zu erzeugen. Ja. Das ist machbar, ne? Das ist machbar. Ziehe einen Schmollmund, schmolle für mindestens 5 Sekunden. Das geht auch. Ja. Und sing einen Werbesong. Ich meine, da hättest du auf jeden Fall gut durchgesetzt, glaube ich. So schöne Sachen wie bekreuzige dich, starre jemanden für 30 Sekunden an, das ist hart. Und starre jemanden für 30 Sekunden an. Ach so. Das ist auch hart. Das ist. Ich glaube, das wäre aufgefallen. Und nenne 3 Bauerregeln oder Sprichwörter. Also solche Sachen stehen auf diesen Karten drauf. Das Spielprinzip finde ich relativ einfach. Ich würde es auch, wenn ich mache gerne Spieleabende. Ich würde es auch bei Spieleabenden so einsetzen, dass ich es halt als Nebenspiel mache, um so ein bisschen nebenher noch das zu spielen. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich hatte mich gefreut, weil wir waren in Köln unterwegs und haben einen kleinen Brettspielladen gefunden, der eine große Auswahl hatte. Und ich habe gesagt, oh, wenn ich die entsprechenden Spiele finde, dann erwähne ich euch einfach und ich kann dementsprechend auch den Brettspielladen in Köln, der hieß auch, glaube ich, Spielbrett. Da waren wir kurz und da gab's. Oh, Chef, ich muss diesen. Gesundheit. Achso, Podcast steht noch. Oh, Chef, wo bist du? Steffen! Da hinten ist der Fleck! Du Adler! Wir waren bei Spielbrett, ich habe ein paar Spiele gekauft, die ich vielleicht auch noch bei der Komiker vielleicht mal vorstellen würde und vielleicht auch mit Steffen gleich nochmal durchspiele. Fand ich ganz nett, auch nette Verkäuferin. Ich bin nämlich ein Freund davon, dann eher die Spezialläden aufzusuchen und da waren echt sehr viele Spiele mit drin und eins davon war halt dieses Erwischt, was wir gefunden haben. Und von mir gibt es eine dicke Empfehlung, so als Nebenspiel zu hauptsächlichen Sachen. Finde ich super. Und ich glaube, du warst da einhelliger Meinung, oder? Ja, doch. Ja. Also ich habe hab am Anfang ziemlich viel gedacht, dass ich erwischt sagen muss, weil du hast am Anfang ziemlich viel Blödsinn gemacht. Da habe ich gedacht, Stift kratzt sich so komisch. Ich denke mir so, das macht er jetzt aber extra. Ja, das war... Ich wusste es, ich wusste es. War als Ablenkung gedacht, ja. Gut. Ja, falls ihr euch wundert, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt von der Zeit schon vorangeschritten sind. Wenn wir über der Zeit sind, wir haben uns immer eine Stunde festgesetzt, dann liegt das daran, dass wir gedacht haben. Ja, wir liegen aber ungefähr bei einer Stunde grad. Ach so, ja. Wir sind aber auch immer so gut getimt, muss man einfach sagen. Also, das können wir ziemlich gut. Ich finde, wir sollten erst noch eine halbe Stunde lang uns selber loben und dann auch die Überlänge, die wir haben wollen. Wir wollten eigentlich ein bisschen eine Überlänge geben, weil wir gedacht haben, wir sitzen zusammen und wir haben uns auch einfach nichts mehr zu sagen, Steffen. Nee, aber wir haben ja noch so ein bisschen eventuell Programm vor uns. Also mal gucken. Genau, und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema, was wir uns für den letzten Teil des Podcasts immer aufheben. Das ist nämlich, wir wollen auch weiterhin die Podcast-Welt bereichern. Und es gibt ja nicht nur uns. Und ich finde auch, wenn ihr jetzt uns hören solltet, dann müssen wir euch einfach sagen, es gibt auch andere Podcasts. Es ist leider so. Ich habe gehört, Steffen, es ist zum Glück so. Man munkelt da draußen, gibt es mehr Podcasts. Ich kann dazu ohne Gewähr nicht viel sagen, aber wir haben natürlich uns wieder rausgenommen, uns diesmal Podcasts rauszunehmen und ich habe mir in dem Fall Und Steffen lustigerweise etwas genommen, was sich ähnlich klingt, aber andere Leute sind, hoffe ich jedenfalls. Mhm. Wir haben uns nämlich dilettantisch dafür entschieden, mal Dilettanten-Podcast zu nehmen. Und Steffen, da ich jetzt so viel geredet habe, würde ich sagen, fang du doch mal an mit deinem Dilettanten-Podcast. Wen möchtest du vorstellen heute als Podcast-Empfehlung? Meine Podcast-Empfehlung heute sind die Mikrodilettanten. Mhm. Mikrodilettanten zusammengeschrieben.de wird auch in unserer Episode weiterhin verlinkt sein. Die Herren Langisch, Seemark und Schmidt kümmern sich um allerlei Themen, die halt gerade aktuell sind. Leider ist der Podcast im Moment ein bisschen eingeschlafen, also es erscheinen nicht mehr ganz so viele Folgen, aber wenn dann mal eine erscheint, dann ist die gut und gerne auch mal 2, 3, 4 Stunden lang, je nachdem. Okay. Und was ist das Thema jetzt nochmal genau? Das Thema ist genauso im Grunde, wir besprechen aktuelle Themen, manchmal ein bisschen aufgewertet mit irgendwelchen oder mit eingeflochten irgendwelche Fußballthemen, aber auch Fußball. Ja, also das ist jetzt nicht so das Hauptthema, okay. Aber das wird halt ganz gerne mal mit aufgegriffen und ansonsten halt allerlei aktuelles Geschehen wird dann halt da kommentiert. Mhm. Auch manchmal Filme besprochen, auch manchmal das ein oder andere Buch, also je nachdem. Ne? Aber sehr lose, also sehr, sehr losgelöst. Im Grunde treffen sich drei Herren und sprechen über irgendwas. Okay, die drei Herren von der Tankstelle treffen sich. Ja. Sehr gut. Ich habe im Gegensatz zu den Mikrodilettanten einen etwas spezifischen Themenpodcast. Das sind die Schreibdilettanten. Mit dreifach T. Die Schreibdilettanten. Das sind zwei, ich nenne sie jetzt mal Hobbyautoren, darunter auch Axel Hollmann, der hat zum Beispiel die Julia Wagner Romane rausgegeben. Und die beiden podcasten zusammen jede Woche über ein bestimmtes Schreibthema. Der letzte Podcast, den ich jetzt gehört habe, ging um das Thema Schreibgruppen. Das liegt einfach daran, dass ich gerne selber einfach zwischendurch mal anfange zu schreiben. Und Steffen kennt ja auch schon den ein oder anderen Textexzerpt von mir, der dringend Bearbeitung darf. Und die beiden geben für Leute, die halt längerfristig Texte schreiben wollen, also in Autorenrichtung auch, sehr gute Tipps. Mhm. Und sie machen zwischendurch auch mal so Question-and-Answer-Sachen, also Fragen, die die Community von denen gestellt hat. Und die sind mittlerweile auch bei der, ich glaube, über 150 Folgen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und muss echt sagen, also, dass sie immer noch Themen finden, Respekt. Und kann ich mir jedem empfehlen, der sich gerne mal mit Schreibthemen und mit Schreiben an sich als Autor beschäftigen möchte. Mhm. Ganz einfach. Ja. Steffen, wir sind. Steffen, wir sind ja am Ende angelangt. Und Schon. Und natürlich sitzen wir sonst immer persönlich zusammen, aber jetzt ist es noch viel persönlicher als sonst. Wir müssen ja die Illusion aufrechterhalten. Wie hast du es so empfunden zu podcasten, wenn man sich dabei so zärtlich in die Augen blicken kann, wie wir es beide tun? Nee, ich finde es auf jeden Fall ein bisschen schöner, als wenn so ein bisschen auf Distanz. Also wir machen das ja so, wenn wir uns das nicht so persönlich sehen, dass wir dann zumindest uns irgendwie per Video sehen und dann mit Botschaft nackt. Dann sieht man sich zumindest so ein bisschen, aber man hat immer noch eine gewisse Zeitverzögerung drin und das finde ich jetzt halt dann doch etwas dynamischer, das Ganze. Ja, wir haben die Distanz trotzdem drin gelassen, wir haben einen Tisch zwischen uns und können diesen Podcast auch gar nicht durchführen, bei dieser prickelnden Erotik. Nee, Steffen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich war ja einmal bei den Comic-Cookies, das ist ja dein Podcast über Comic-Themen mit dabei. Da war es auch sehr cool, mal einfach vor Ort mitzusitzen. Das war auch das erste Mal, dass ich in großer Runde so mitgesprochen habe. Und es ist von der Dynamik her auch immer noch ein Tickchen schöner, wenn man irgendwie sich so gegenüber sitzt. Und ja, aber zum Schluss auch noch einen ganz kleinen Aufruf. Wir werden wahrscheinlich auch Leute ansprechen nochmal, aber wir freuen uns immer über Interviewgäste. Die müssen auch mittlerweile nicht immer nur aus dem Podcast-Bereich kommen. Mittlerweile nehmen wir auch jeden, der über die Straße läuft. Nein, Spaß. Also wer möchte, wer was Interessantes zu erzählen hat, wer vielleicht für irgendein Thema Fachidiot ist oder wer vielleicht auch einfach nur mega erfolgreich ist und seinen Erfolg mit uns teilen möchte, der kann und einfach sein Geld. Und sein Geld natürlich. Ganz wichtig. Wir meinen dich. Ja. Dann schreibt uns einfach oder wir schreiben euch im schlimmsten Fall. Unsere Mails geht nicht so vielfach. An info@die13etage.de könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr mal beim Podcast, wir machen das so interviewmäßig. Es gibt auch ein Kontaktformular auf unserer Seite. Gibt auch ein Kontaktformular oder auch Steffens Hausadresse, die ich wie immer unten einblende. Schreibt uns einfach, wir würden uns sehr freuen und Ja, wir versuchen jetzt ab sofort immer die 13. Etage auch zum 13. des Monats rauszubringen, weil es ist so schön. Es passt einfach so gut. Ja. Es hat einfach alles in dem. Wenn jetzt alles klappt, sogar noch 13 Uhr. Und dann noch 13 Uhr und wir haben wie immer nur 13 Hörer und davon sind 10 wir. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, wir wünschen euch natürlich wie immer auch diesen Monat noch ein. Warum will ich den Leuten was wünschen? Ich wünsche mir alles Glück der Erde für euch. Ich wünsche mir Weltfrieden. Ich wünsche mir Weltfrieden. Es ist schon wieder viel zu lange die Verabschiedung. Wir beide sagen einfach höflich ja. Tschüss jetzt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss jetzt. Tschüss jetzt. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com. Die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richetshagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.